Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Ein Film- und Fernsehproduzent, der Filme wie Das Boot vorangebracht hat oder Papa Ante Portas oder auch Stonk, der wird morgen 90 Jahre alt. Gemeint ist Günter Rohrbach. Er hat 1965 die Hauptabteilung Fernsehspiel im Ersten übernommen und ab da dann ja jahrzehntelang erfolgreich ja mit Filmemachern zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Fassbinder, mit Wenders, Geißendörfer oder auch von Trotha. Und nach der Anstellung beim WDR wurde er dann auch noch bei der Bavaria leitend tätig und hat da dann Großprojekte weiterhin für Kino und fürs Fernsehen vorangebracht, die mittlerweile Klassiker sind. An fünf dieser Werke erinnert unser Autor Hartwig Thekler zu seinem 90. Geburtstag, zum 90. von Günter Rohrbach. Würden Sie jetzt den Film starten? Das Credo dessen, der Filme aus der Taufe hebt, lautet so: Widerstände machen einen ja stärker. Ich finde sie notwendig geradezu. Und wenn diese Widerstände treffen auf Lust auf den Film, dann kann es groß werden und richtig knallen. Daher wird die Smog-Warnstufe 1 ausgerufen. Platz 5. Smog, 1973, Regie Wolfgang Petersen. Eine Smog-Katastrophe im Ruhrgebiet, das WDR-Fernsehspiel erzählte im Stil einer Doku. Zahlreiche Fernsehzuschauer glaubten, dass das, was sie sahen, Realität war. Ein Ministeriumssprecher erläutert, wie auf die Stilllegung der Fabriken wegen des Smogs reagiert wurde. Die Herren der Industrie haben in dieser Phase keinen Augenblick versucht, irgendwie Einfluss auf die Entscheidung zu nehmen. Das ist doch überhaupt nicht versucht worden. Keinen Einfluss nehmen? In der Realität sah es ganz anders aus. Schon vor der Ausstrahlung des WDR-Fernsehspiels, verantwortlich Günter Rohrbach, gab es damals Proteste von Industrie und Kommunen gegen die vorgeblich industriefeindliche Haltung des Films. Empörung, Skandal. Das sollte nicht das letzte Mal so gewesen sein bei einem Projekt, das Günter Rohrbach zu verantworten hatte. Als da war die alte Geschichte vom Gestrandeten in der Metropole Berlin, der Weimarer Republik. Lieberkopf Franz, die Papiere zur Entlassung. Platz 4. Berlin-Alexanderplatz, 1980, Regie Rainer Werner Fassbinder. Eine 14-teilige Serie, die das deutsche Fernsehpublikum empörte. Zu schmutzig, zu brutal, viel zu dunkel, wie sollte man da was erkennen? Kongeniales Treffen zwischen Döblin und Fassbinder. Und die Boulevardpresse tobte über dieses Meisterwerk einer Fernsehserie. Vielleicht hat Günter Rohrbach, der das für den WDR zu verantworten hatte, damals ja schon gedacht. Widerstände machen einen ja stärker. Also die Widerstände sind etwas Gutes. Platz 3. Aus einem deutschen Leben, 1979, Regie Theodor Kotulla. Ein Mann wird zum Massenmörder. Das ist die Geschichte des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss, den Götz George in einer kaum zu ertragenden Intensität als gepanzerten Mann spielt, der alle Gefühle von Menschlichkeit im Befehlsgehorsam opfert. Eine Pflicht ist es zu gehorchen. Müssen begreifen, ich dachte an die Juden in Einheiten und nicht als an menschliche Wesen. Diese Strukturanalyse des Untertanengeistes ist eine der eindrucksvollsten filmischen Auseinandersetzungen mit dem Holocaust. Günter Rohrbach zog damals für das WDR-Fernsehspiel solche Filmemacher wie Kotulla, Wenders oder Fassbinder quasi an. Dann gab es eben diese zunehmende Zahl von jungen, sehr kreativen, lebendigen Regisseuren, die eigentlich Kino machen wollten, aber das Kino hat sie nicht gewollt. Und deswegen kamen sie dann doch ins Kino, über den Umweg, über das Fernsehen. Platz 2, Hotel Lux, 2011, Regie Leander Hausmann. Dass die filmische Annäherung an den Terror des Stalinismus der 1930er Jahre mit Hotel Lux so eindrucksvoll funktioniert, liegt an den präzisen Bildern, die sich in dieser Tragikomödie immer wieder finden. Als es im Hotel Lux nachts wieder klopft, als alle verzweifelt hinter ihren Türen hoffen, nicht von Stalins Geheimdienst abgeholt zu werden, sitzt die Figur des Walter Ulbricht am Küchentisch und stapelt sozusagen visionär aus Zuckerstücken eine Mauer. Der Gag erzeugt sehr hinterhältig, wieso die spätere Führungselite der DDR, die das Hotel Lux überlebte, traumatisiert von dieser Erfahrung nur ein autoritäres System wie die DDR bauen konnte. Außerdem darf man davon ausgehen, dass Regisseur Hausmann, aber auch Produzent Günter Rohrbach, Ernst Lubitsch und sein oder nicht sein vergöttern. Mit wem wollen Sie sprechen? Mit Ihnen. Gestern wurde unser Haus besetzt und viele Frauen vergewaltigt. Platz 1. Anonyma, eine Frau in Berlin, 2008, Regie Max Färberböck. Vom 20. April bis zum 22. Juni 1945 hatte eine Frau, die sich Anonyma nannte, in Berlin ein Tagebuch geführt und Massenvergewaltigungen sowjetischer Soldaten an deutschen Frauen beschrieben. Der Ton, den die Autorin damals anschlug, war provokanterweise nicht Opferpathos, eher schnoddrig, sachlich, kühl. Ab jetzt werde ich selbst entscheiden, wer mich bekommt. Zu den Widersprüchlichkeiten, mit denen wir uns in dieser Art Kino auseinandersetzen müssen, gehört auch, dass die Linie zwischen Überlebenskampf, Prostitution und wirklichen Gefühlen eben nicht klar auszumachen ist. So viel Komplexität kam beim deutschen Publikum nicht gut an. Solch einen Stoff den Zuschauern auf die Leinwand zu bringen, brauchte auch noch im Jahr 2008 die Lust des Produzenten am Kampf gegen die Widerstände, wenn etwas Vernünftiges entstehen soll.